Zouf, tiens. Nächstes Stück spielen wird. Wir kennen ihn leider nicht. Sagst du mal deinen Namen? Charlie Wittmann. Wie heißt du nochmal? Charlie Wittmann. Charlie Wittmann! Hey! Hey, aber pass auf. Ich weiß nicht, ob du das schon mitgekriegt hast. Du, halt mal die Schnauze. Halt mal die Schnauze. Du sollst jetzt ein Stück für uns spielen. Ein Stück. Also pass auf, das Stück heißt nichts. Ihr kennt es vielleicht. Hey! Der Roman spielt jetzt nichts. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ich kann dazu noch Freude sagen, ich bin jetzt ganz zufällig hier reingekommen, wa? Was ist denn los? Ich soll jetzt singen, oder? Hallo, ja, schönen Dank. Ich komme gerade aus Berlin, wa? Ich muss nach Köln, wa? Zu meiner Firma. Ich kann nicht schon drauf, ich will sie ja nicht, was ich jetzt hier machen will. Applaus für Charlie Wittmann! Hey! Das beste Stück heute Abend von diesem Gast hier. Wir sind eben doch nicht so gut wie dieser junge Mann hier. Können Sie vielleicht dann hier ins Publikum, ich meine, sind jetzt ein Star inzwischen.